من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فيما كثيرا. ثم أما بعد، باب المساجد. باب المساجد. والمساجد عفوا جمع لمسجد. والمسجد مكان السجود أو موضع السجود. وفي فضائل المسجد أحاديث كثيرة واسعة، فالمساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن بنى مسجدا لله من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة. المساجد فيها أحاديث كثيرة، ففضل المساجد بارك الله. والمسجد رمز للإسلام، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كقفص القطا، يعني كمفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. فذلك كان فضل المسجد عظيما. ومن مشى إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يرفعها حطت عنه سيئة. والذي يمشي إلى المسجد الأبعد فهذا خير الممشى، هذا خير الممشى، لأن فيه أجر من عند الله سبحانه وتعالى عظيم. بارك الله فيكم. Wir werden heute mit dem Buch von den Moscheen anfangen, oder Buch von den Niederwerfungen. Al-Masajid. Al-Masajid. Al-Masajid ist Plural von Masjid. Plural von Masjid. Ein Masjid ist der Platz der Niederwerfung. Platz der Niederwerfung. Und von hier kommt dieses Wort, weil in Al-Masajid man sich niederwirft. Man sich niederwirft. Und dein Stirn berührt den Boden, wenn du betest. Und es gibt in den Moscheen, bezüglich der Moscheen, viele Hadithe, die belegen, und viele, viele auch Beweise, die belegen, wie wichtig diese Moscheen für uns sind. Und dass die Moscheen die geliebten Plätze von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Das wird Allah liebt, diese Orte, in denen die Muslimin beten. Und die Moschee ist ein Zeichen für die Muslime. Und wer eine Moschee baut für Allah subhanahu wa ta'ala aus Vermögen, was erlaubt ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala für diese Person eine Moschee oder ein Haus, Entschuldigung, ein Schloss im Paradies bauen, wenn auch diese Moschee so klein ist wie ein Käfig von einem kleinen Vogel. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Tawbah: diejenigen, die die Moscheen bewohnen, sind diese Leute, die an Allah glauben am letzten Tag. Und sie, was machen sie? Sie verrichten das Gebet. Sie verrichten Gebet. Und Allah sagt: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Das bedeutet, und die Moscheen, die Niederwerfungsorte, sind für Allah. Dann ruft neben Allah keinen anderen. Das bedeutet, ihr dürft keinen neben Allah bei Gesellen. Wir wollen natürlich nicht über jetzt über die Moscheen speziell sprechen, hier in diesem Zusammenhang, wie wichtig ist, dass man in die Moschee kommt und geht von der Moscheen, weil das klar ist für die Muslime. Wenn man in die Moschee geht, dann bekommt man für jeden Schritt, was man macht, eine gute Tat, und für jeden Schritt, was man macht, eine schlechte Tat wird gelöscht. Das wird ein Hasana für jeden Schritt und ein Sayyi'a wird weg für jeden Schritt in die Moschee. Und wenn man in die weitere Moschee, das wird, wenn das weit ist, geht, dann ist das besser, weil man mehr Hasanat bekommt. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Auf jeden Fall, das sind jetzt ein paar Wörter als Vorwort zu unserem Thema, und zwar Babu al-Masajid, Hadith, al-Hadith al-Sadis wal-Thalathin, ba'd al-Mi'atayn. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. أي أن المساجد تجعل في البلد وموضع القبيلة والمدينة والمحل الذي يجمع البناء هو الدار. يعني أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور، أي في الأمكنة التي تجمع الناس، يعني بحيث كانت الأمور هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون هناك مصلى وحول المصلى يسكن الناس، ففي كل قبيلة أو في كل حي من الأحياء هناك مصلى، وطبعا في يوم الجمعة كانوا يتوجهون جميعا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا الجمعة. فأن تنظف، أي تنظف عن الأقذار، وتطيب، أي تطيب بالبخور ونحوه. والأمر هنا للندب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي، الحديث رواه مسلم. أي أنه بارك الله فيكم أن ييسر الناس للمصلين، بحيث أن يصل الناس إلى مكان يصلون فيه. وكان ذلك أن لكل حي مصلى يصلون فيه، ولو كان في الدور، أي في المكان، في المحلة التي يسكنون فيها، يعني في الحارة، وليس كل واحد يعمل في مسجده، في داره مسجد، هذا ليس المقصود به. لأنه إذا كل إنسان عمل مسجد في داره أو عملوا مساجد في نفس المكان كثير، تفرق المسلمون، خاصة بالنسبة ليوم الجمعة، وهذا لا يجوز، لأنه يعتبر مثل مسجد ضرار، هذا المسجد الذي بناه المنافقون ليكون كفرا وتفريقا للمسلمين وعداء لله والرسول وإرصادا لمن حاد الله والرسول، فما يكون هكذا. وإنما إذا كان مثلا المسلمون يعيشوا في حي، يكون في هذا الحي مصلى، في هذا الحي مصلى، في هذا الحي مصلى، في هذا الحي مصلى، وفي يوم الجمعة يصلون جميعا في مسجد واحد لله سبحانه وتعالى. كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها القبيلة دارا. قال سفيان بناء المسجد في الدور يعني القبائل، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حديث نما 236 عن عائشة رضوان الله عليها. Sie sagte, Aisha radhiyallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verlangt oder hat befohlen, dass man die Moscheen in den Orten baut und dass diese Moscheen sauber gemacht werden müssen. Und dass diese Moscheen angenehm riechen sollten. Das Hadith hat Ahmed und Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert. Und das Hadith ist sahih, wie in Sahih Abi Dawud. Das ist hier Ad-Dur, das heißt in den Häusern. Das heißt nicht in den Häusern, dass man denkt, ja, jeder hat ein Haus, macht eine Moschee, sondern das bedeutet, früher war die Sache so, jeder Stamm oder manche, so ein paar Familien von der gleichen Stamm, sie haben nebeneinander gelebt. Was haben sie gemacht? Die brauchten einen Platz, damit sie zusammen beten, Jama'a-Gebet. Dann haben sie in dem Ort, wo sie waren, haben sie eine Moschee, eine kleine Moschee gebaut. Sie haben die 5 Gebetszeiten dort gebetet und Jumu'ah haben sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Die Sahaba haben was anderes gemacht, und zwar die meisten von ihnen, die haben hinter dem Propheten erstmal gebetet und dann sind sie zurück zu ihren Häusern gegangen und dort haben sie nochmal mit den Leuten gebetet als Imame. Wie Muaz und andere Sahaba, radhiyallahu anhu. Aber es gibt natürlich, es gab Leute, die ein bisschen weit waren. Die haben das nicht geschafft, zum Gebet zu kommen. Von den Stämmen und Familien dort in Medina. Deshalb dort haben sie jede Familie, wenn wir sagen Familie, das wird nicht jetzt Vater, Mutter und 2 Kinder. Familie, das wird der Großvater und der Bruder von ihm und der Onkel und der Vater und die Cousinen und die, das wird das Ganze. Das wird viele Häuser, viele. Die haben dann einen Platz gebaut und dort haben sie gebetet. Was sollte man auch machen in diesen Moscheen? Da soll man diese Moscheen sauber halten. Sauber halten. Nicht, dass die Moscheen schmutzig sind, weil das nicht geht. Das ist ein Symbol für die Muslime. Dazu, da sollte man, die Moscheen sollten angenehm riechen. Das wird ein Geruch, wie zum Beispiel diese Weihrauch und andere, könnte man nehmen, kein Problem. Damit die Moscheen gut riechen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Befehl hier ist kein Befehl der Verpflichtung, sondern das ist Befehl der Beliebtheit. Es ist beliebt, dass man die Moscheen in den Häusern baut, aber man kann das woanders machen, kein Problem. Und für uns ist die ganze Erde eine Moschee. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, egal wo du bist, wenn die Gebetzeit eingetroffen ist, dann bete. So sagte salawatullahi wa salamuhu alayhi. Das Hadith ist in Sahih Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn wir einen Stamm haben oder verschiedene Leute, verschiedene Familien, die an einem Ort leben, dann sollten sie eine Moschee haben, damit sie zusammen beten, Musalla sozusagen, und wenn Freitag Gebet ist, dann sollten die Muslime zusammen in einer Moschee beten, Freitag. Die kommen alle zu der großen Moschee, damit sie Freitag Gebet beten. Dass man aber heute das sieht, jede Gruppe macht für sich eine Moschee, das ist nicht richtig. Weil das dann eine Moschee sozusagen Schadensmoschee wird. Der schadet diese, Entschuldigung, die Moschee schadet die Muslimen. Wie die Moschee, die von den Heuchlern gebaut worden war, zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sie die Muslime spalten, damit sich Pionieren von vier Kuffar, für die Gegner vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Feinde, damit sie ihr Kufr und Nifaq weiter treiben. Wal-iyadhu billah. Schaden für die Muslime, Spalten zwischen Muslimen, Spionieren für die Feinde des Islam. Möge Allah uns bewahren. Deshalb sollte man aufpassen, wenn man eine Moschee baut, dann muss das Ziel für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und wenn die Muslime eine Moschee haben, dann sollte man keine zweite machen. Außer, dass man eine kleine Musalla macht, aber die Niyya zählt in diesem Zusammenhang. Warum macht man neue Moschee? Warum will man eine Moschee bauen? Aber allgemein, unser Thema ist hier, Barakallahu fikum, dass die Moscheen in Häusern gebaut werden sollten. Und da sollte man diese Moscheen sauber halten. Die Moscheen sollten gut riechen. Und die Leute sollten drinnen beten. Und es ist kein Problem, dass für jeden Ort eine kleine Musalla gebaut wird. Und die Bedeutung, wenn die Bedeutung so wäre, dass man im Haus, in dem eigenen Haus, Moschee baut, dann ist dieser Platz nicht mehr eigenes Haus geworden, sondern ist das für die Muslime geworden. Weil die Moschee Muslimin gehört. Deshalb die Bedeutung ist, wie Sufyan sagte, Bina'ul Masjidi fid Dur, das bedeutet Al-Qabail. Das bedeutet, Bauen der Moscheen in den verschiedenen Orten von den Stämmen. Von den Stämmen. الحديث السابع والثلاثين الحديث السابع والثلاثين بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث عند البخاري ومسلم وزاد مسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي لعن الله اليهود قاتل الله أي لعن الله وقيل قتلهم وأهلكهم أي الهلاك لهم على هذا الذي فعلوه ولم يقول إنسان قاتل الله كذا باللغة العربية هذا عند العرب كان مشهورا يقصد فيه التنكيل التنكيل عليهم إن هذا الذي يفعلوه هذا ليس شيئا صحيحا وفي مسلم عن عائشة قالت إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة كشوف أما اتخاذ القبور مساجد فهو أعم من أن يكون مكان للصلاة فيها، أعم من ذلك، لأنه لا يجوز الصلاة إلى القبور ولا يجوز الصلاة على القبور، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان القبر مكانا للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها، لأن بارك الله فيكم كما نعلم أن اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء ويجعلوها قبلة واتخذوها أوثانا، فلذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها من ذلك. ولا يجوز كذلك أن يتخذ مسجد بالقرب من قبر، لأن هذا تعظيم له وهذا بدء في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يعني إن لم يقال ببدعية هذا الأمر فإنه سيفتح الباب وستكون ذريعة إلى الشرك، وستكون هناك ذريعة للتشبه بعبادة الأوثان، لأن الأمر يبدأ هكذا، أول شيء بجنب الرجل الصالح، بعدين شوي نكبر شوي، آخر شيء يصير القبر في المسجد وللأسف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بارك الله فيكم: لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني يعملوا أضواء على القبور وكذا. في رواية مسلم، شوفوا يا أخوة كم أهل العلم دقيقين في كلامهم عن العلم، انتبهوا لهذا. في رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى، انتبه، بيائهم أجد. طيب النصارى بس عنده النبي واحد بياء كتير، كيف نفهم هذا الكلام؟ فالمراد بارك الله فيكم بذلك أن المجموع من أنبياء اليهود، لأن النصارى أصلا لأن النصارى يعترفون بأنبياء اليهود، وقيل أنه كان عندهم أنبياء أنهم الحواريين وكذا، ولكن يا أخوة الأصل المعنى هنا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأنبياء، لأنهم لم يتخذوا فقط الأنبياء قبور الأنبياء مساجد وإنما الصالحين، فذلك في رواية كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. سبحان الله، حتى نعلم بس شيء واحد، إنه هذا الدين عظيم ولا يستطيع أحد أن يقف أمام هذا الدين. فلذلك ماذا قلنا؟ أم حبيبة وأم سلمة، لما أتتا النبي صلى الله عليه وسلم وقالتا أنه رأينا في الشام، كانوا في الشام في الحبشة عفوا، في رواية عن معاذ في الشام كذلك، قالوا أنه رأينا الكنائس فيها تصاوير، فقال إن أولئك كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وقال أولئك شرار الخلق. فذلك بارك الله فيكم الحديث 138 هو هذا الحديث بارك الله فيكم. كذلك من حديث عائشة، قالت عائشة رضوان الله عليها نفس الكلام الذي ذكرناه، أم حبيبة وأم سلمة زوجتان النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بعد. طبعا ذكرتها لرسول الله كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير، يعني فيها تصاوير تماثيل إلى غير ذلك. قال إن أولئك كان فيهم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تصاوير أي تماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لأن أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى، أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى، والنصارى مأمورون كذلك بالإيمان بأنبياء اليهود، فلذلك هم شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا بدعة عظيمة، ألا وهي البناء على قبر على قبور الصالحين والأنبياء وتصويره، فعبدوها الناس واتخذوها وثنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي دعاها، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما يريد أنه يصير هذا. وقال هنا وثنا، ما قال صنما، لأنه العلماء قالوا إذا كان هذا حجارة وكان شجر وكذا يسمى وثن، أما إذا كان على شكل إنسان أو كذا فيسمى صنم. إذن يتبين لنا من هذا أنه لا يجوز الصلاة على القبور أو إلى القبور أو على القبور، ولا يجوز اتخاذ القبور اتخاذ المساجد على قبور الصالحين أو بجانبهم إلى غير ذلك. وللأسف يا أخوة، للأسف الشديد، أنه في بلاد الإسلام لا تكاد ترى مسجدا إلا وقد بني على قبر أو بجانب قبر، على قبر رجل صالح أو بجانب قبره، فنسأل الله السلامة. حديث 237 Abu Huraira radıyallahu anh hat berichtet. Sagte: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagte: قاتل الله اليهود. قاتل، das bedeutet möge Allah die Juden verdammen oder möge Allah sie vernichten oder möge Allah sie sterben lassen. Drei Bedeutungen. Und es gibt noch eine Bedeutung in der arabischen Sprache. Man sagt قاتل الله so, das bedeutet, das ist sehr schlimm, was diese Person macht. قاتله الله. Das heißt nicht, die Bedeutung bedeutet hier nicht, möge Allah ihn töten oder möge Allah ihn vernichten oder möge Allah ihn, sondern, oder möge Allah ihn verdammen, nein, sondern die Bedeutung ist allgemein, diese Person macht sehr schlimm. Deshalb sagt man قاتل الله فلان. Das sind die Bedeutungen nochmal. Möge Allah sie, die Juden, verdammen, möge Allah die Juden vernichten oder sterben lassen. Warum? Sie haben die Gräber von ihren Propheten als Gebetsstätte genommen. Oder zu Gebetsstätte erklärt. Sie haben die Gräber von ihren Propheten, sie haben die Gräber von ihren Propheten zu Moscheen oder zu Orten der Niederwerfungen, zu Gebetsstätte gemacht. Das ist bei Bukhari Muslim. Und bei Muslim Der hat gesagt, die Juden und die Christen. Die Juden und die Christen. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. So ist das Hadith von unserem Propheten Muhammad صلوات الله وسلامه عليه. Was bedeutet dieses Hadith, barakallahu fikum? Das heißt, man darf auf dem Gräber, vor dem Gräber, auf dem Gräber, vor dem Gräber, neben dem Gräber nicht beten. Und man darf die Gräber nicht als Gebetsstätte nehmen. Weil wenn man dort betet, dann wird man Schirk begehen, wal'iyadu billah. Weil man diese Gräber sozusagen verehrt. Ja, weil man diese Gräber verehrt. Und deshalb, man darf nicht auf den Gräbern beten oder vor den Gräbern beten oder zu den Gräbern beten. Und warum wurden diese Leute verdammt, die Gräber zu Gebetsstätten gemacht haben? Weil sie eine Neuerung berufen haben, praktiziert haben, die keiner kannte. Und zwar, als jemand von ihnen, der gut war, oder Prophet von ihnen starb, dann haben sie sein Grab oder den Platz zur Gebetsstätte erklärt. Und das geht nicht in unserer Religion. Weil, wenn wir sowas tun, dann werden wir den Weg frei machen, dass die Leute später diese Gräber anbeten und wal'iyadu billah, dann werden die Leute Schirk begehen. Deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w. auch, Allah hat die Leute verdammt, die Gräber zu Moscheen gemacht haben. Und Ibn Abbas sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. verdammte die Frauen, die ständig die Gräber besuchen. Die Frauen, die ständig, regelmäßig die Gräber besuchen, wurden verdammt vom Propheten s.a.w. Und die Leute, die auf Gräbern Gebetsstätten bauen, und die Leute, die Lichter auf die Gräber oder Kerzen leuchten. Möge Allah uns bewahren. Ich sage das, und leider, wir gucken in Richtung vielen muslimischen Ländern, was manche Muslime tun. Leider, die tun das Gleiche, was der Prophet Muhammad s.a.w. hier verboten hat. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah verdammt, oder wenn die Sahaba sagen, der Prophet hat etwas verdammt, das ist verboten. Weil wenn man das macht, dann ist das ein Grund, dass man verdammt wird. Verdammt bedeutet, von der Barmherzigkeit Allah ausgeschlossen. Von der Barmherzigkeit Allah ausgeschlossen. In diesem Hadith, in dieser Überlieferung, gibt es etwas, und zwar, der Prophet sagte, die von ihren Propheten erklärt. Ein Muslim, wie ich schon erzählt habe, und die Christen, die Juden und die Christen. Ja, aber die Frage ist, die Christen haben doch nur einen einzigen Propheten, und der ist Jesus, und der ist nicht gestorben. Jesus lebt. Der ist nicht gestorben, der hat kein Grab. Wie können wir das vereinbaren mit dieser Überlieferung dann? Der Prophet sagte, die Juden, die Christen haben die Gräber von ihren Propheten zu Gebetsstätten gemacht. Ja, die Erklärung ist, damit man weiß, barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern, dass diese Religion vollkommen ist. Und dass keiner eine Lücke in der Religion finden kann. Ja, die Erklärung dafür. Erstens, hier, der Prophet hat nur die Propheten erwähnt, aber es gibt in einer anderen Überlieferung, sie haben die Gräber von ihren Propheten und guten Menschen, As-Salihun, rechtschaffenen guten Menschen, sie haben ihre Gräber zu Gebetsstätten erklärt. Das ist eine. Klar, Alhamdulillah. Zweitens, die Christen glauben an die Propheten von den Juden. Weil eigentlich Christentum ist keine neue Religion, sondern das ist eine Religion, die Judentum vervollständigt. Und deshalb sagte Isa a.s. selber, ich bin nicht gekommen, um etwas zu annullieren oder um etwas Neues zu bringen. Nein, ich bin gekommen, um zu vervollständigen. Er hat nur das vervollständigt, was Musa a.s. gebracht hat. Und so haben wir das Hadith klar dann verstanden. Die Juden haben die Gräber von ihren Propheten zu Gebetsstätten gemacht. Die Christen haben, die folgen den Juden dabei. Und dazu auch haben die Christen noch etwas gemacht. Die sind diese Heiligen bei ihnen. Ihr hört ab und zu, dass die Kirche zum Beispiel jemand zu heilig erklärt hat. Im Arabisch heißt Al-Qaddis. Möge Allah uns bewahren. Der Heilige so und der Heilige so. Was macht man mit seinem Grab? Dann betet man zu seinem Grab. Steht man vor seinem Grab und macht bestimmte Bewegungen. Das Leben ist verboten, sowas zu machen. Ein Muslim kann nicht sowas machen, dass er sich vor einem Grab niederwirft oder zu einem Grab steht und von dem Verstorbenen etwas verlangt, möge Allah uns bewahren. Deshalb kommen wir zu Hadith 238, weil das mit dem Thema direkt zu tun hat. Und zwar, Al-Bukhari und Muslim haben auch überliefert von Aisha. Al-Bukhari und Muslim haben von Aisha überliefert, dass Aisha erzählte, Ummu Habiba und Salama. Die waren in Abyssinien. Das war zur Auswanderung. Und dann haben sie dort eine Kirche gesehen. Und es gab Statue in dieser Kirche. Aber hier, da hat man Bilder gesagt. Weil im Arabischen Bilder heißen entweder malen oder Statuen. Also Bild hauen oder malen. Beide sagt man im Arabischen Bilder. Aber das wird hier gemeint im Hadith Statuen. Die haben Bilder, Statuen, gesehen. Und sie haben dem Propheten später davon erzählt. Wir wissen, dass Salama damals verheiratet war, nicht mit dem Propheten. Und Habiba, sie war auch nicht die Frau vom Propheten. Aber später in Medina hat der Prophet Habiba und Salama geheiratet. Beide hat er sie geheiratet. Und sie waren seine Frauen dann in Medina. Und so haben sie ihm erzählt, was sie in Abyssinien gesehen haben, als die Muslime in Abyssinien waren. Sie haben ihm erzählt, oh Prophet, wir haben in Abyssinien eine Kirche gesehen und es gab dort Bilder, Statuen. Der Prophet sagte, diese Leute. Es gab unter ihnen gute Leute. Oder wenn der gute Mann oder wenn der gute von ihnen starb, was haben sie gemacht? Haben sie für ihn auf seinem Grab eine Gebetsstätte gebaut. Und sie haben diese Statue oder diese Bilder gemacht für ihn. Die sind die schlimmsten Geschöpfe bei Allah am letzten Tag. Das heißt, was bedeutet die schlimmsten Geschöpfe bei Allah am letzten Tag? Das bedeutet, die werden am schlimmsten bestraft, weil sie das gemacht haben. Weil sie die Gräber angebetet haben. Und weil die Leute, wal'iyadu billah, die haben Bilder von Leuten und Statuen angebetet. Möge Allah uns bewahren. Das heißt für uns jetzt, diese Neuerung, was diese gemacht haben, dass sie auf den Gräbern von Propheten oder auf den Gräbern von guten Leuten Moscheen, was bedeutet hier Moschee? Gebetplatz. Gebaut haben, ist verboten im Islam. Und sie dürfen das nicht machen, weil das A, verboten ist laut Koran Sunnah. Zweitens, das führt dazu, dass die Leute wal'iyadu billah Schirk begehen und dass sie das verehren, was sie gemacht haben. Deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O Allah, mach mein Grab niemals zu einem Wathan. Al-Wathan, das ist nicht Götze. Das ist ein Stein oder ein Baum, was die Leute anbeten. O Allah, mach dein Grab nicht zu etwas, dass die Leute das anbeten. Und Allah hat sein Bittgebet angenommen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Deshalb sollte man in diesem Zusammenhang Barakallahu fikum aufpassen. Ich denke, für heute ist gut. Das nächste Mal machen wir weiter, inshallah, Barakallahu fikum, mit dem Buch der Moscheen. Und das sind schon 14 Hadithe ungefähr, was wir behandeln werden. Oder mehr, 15 Hadithe, was wir behandeln werden in diesem Buch von Moscheen. Und dann, Barakallahu fikum, fangen wir inshallah endlich mit, wie man richtig betet. Babu Sifati As-Sala. طيب. Inshallah, Al-Qadr. ثلاث أحاديث تكفينا. الحديث الأول قالت عائشة رضوان الله عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم والنصارى. والحديث الثالث كذلك عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضوان الله عليها قالت إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Die hadithen nogmaal als wiederholung. Barakallahu fikum. Hadith esmal van Aisha. Ze zegt, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam had bevolen, dat hij is verlangd, dat die moscheen in den stemmen gebouwd werden en dat die moscheen sauber gehalten werden en dat ze goed riechen sollten. Das hat Ahmed und Abu Dawud al-Tirmizi überliefert. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete. Er sagte, das zweite Hadith. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Qatal Allahu al-Yahud. Haben gesagt, Qatala hat drei Bedeutungen. Verdammen, sterben lassen oder töten. Oder, das ist eine Wortwendung bei den Arabern, das ist so schlimm. Das ist haram, was diese Leute begehen. Sie haben die Gräber von ihren Propheten zu Gebetsstätten gemacht. Und das andere Hadith, das letzte für heute. Aisha überlieferte, das ist bei Muslim Bukhari, Habiba und Salama waren in Abyssinien, sie haben eine Kirche gesehen. Dann haben sie den Propheten erzählt von dieser Kirche und von den Bildern, das bedeutet Statuen, was sie gesehen haben. Der Prophet sagte, diese Leute war unter ihnen ein guter Mann. Diese Leute, als ein guter Mann unter ihnen war. Und als er starb, sie haben sein Grab zu einer Gebetsstätte erklärt und sie haben für ihn Bilder gemacht. Die sind die schlimmsten Geschöpfe am letzten Tag bei Allah. Das sind die drei Hadithe. Und Moschee muss sauber gehalten werden. Angenehm riechen muss die Moschee. Da darf man keinen Schirk in der Moschee machen. Und da darf man die Moschee nicht auf den Gräber, neben den Gräber oder Barakallahu fikum auch. Man darf nicht zu den Gräbern beten. والله تعالى على وأعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك jetzt بارك الله فيكم machen wir unsere Wiederholung von Anfang إن شاء الله نرجع ونراجع قلنا الحديث الأول الذي كان في باب المياه ما هو الحديث الأول من يقول فلا تقول خسرناه بل غاب بالأمس عنا إن يكن في الموت خسر فالخير أن تخسروني طيب يلا الأول شيء أول واحد من ست أشهر ناعيمان أهلين كان يطحن صخر خبيزي شعيري كان عم تطحن صغر العمر له دور لا ما رأيت هو هالوقت هذا الجو صحيح خير في ماخن يتعنى كوتس في داولون ها أول شيء مع البحر ماخن كوتس في داولون في دسبوخ فن الطهارة Wir haben so gesagt immer, wir nehmen zwei, drei Hadithe neu, dann wiederholen wir die ersten Hadithe, damit wir langsam kommen, sozusagen. Allahu Akbar. Masha'Allah. Naam, sahih. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Der Prophet Muhammad Abu Hurairah radiyallahu anhu hat überliefert. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte bezüglich des Meereswassers: "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Das Meerwasser ist rein und reinigt und das Verendete ist erlaubt. Das Verendete vom Meer ist erlaubt. Akhrajahu al-Arba'a ibn Abi Shaybah. هذا الحديث الأول حديث الثاني من رواه الثلاثة وصححه أحمد يعني النسائي، يعني أبو داود والنسائي والترمذي. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في أي قصة كان هذا الكلام؟ قصة شو كان في له قصة؟ شو اسمه بئر؟ شو ها؟ بضاعة. اللهم بارك. وصف طلبة علم هم فيها هالي. بس طالب العلم ما قال شيء. ما طالب العلم ها هو سأل، هو شيخ. هو شيخ ها. المشايخ ما بيحكوا عنده بس. طيب إذا عن أبي سعيد الخدري في قصة قيل: يا رسول الله أنا أتودأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. وفي رواية: إن الماء طهور لا ينجس شيء. في سنن أبي داود وكما قلنا الترمذي والنسائي والوفض لأبي داود: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. بارك الله فيكم. Wer sagt mir das Hadith von den Brüdern und Schwestern im Internet? Wer kann mir das Hadith, das nächste Hadith sagen? Ich meine, wir haben das auf Arabisch jetzt erklärt, aber ich will auf Deutsch. Kann jemand das machen? Oder ihr seid alle Sheikhs geworden? Alle Sheikhs. Nee, in Deutschland, die sind alle Ulama, mashallah. Und deshalb reden sie über Takfir und über solche große Themen. Allah barak. Ewa? Takfir und kada. Al-Muhammad, tukala Rabbak. Ha, wer? Who? من؟ شو بالفرنسي؟ وير؟ ولك بالفرنسي الله بالفرنسي ها؟ بالفرنسي واحد يقول شكون هو؟ أنت بدك تقول شكون؟ آه شكون؟ بوكو. بوكو. طيب. Was ist los? Könnt ihr mich nicht gut hören? Kann man gut hören? Bei Frage, dann sagt keiner. Pourquoi? Wie nicht gut? Das ist in Deutsch, in Arabisch, in Englisch, in Französisch. Ich meine, wir sagen, damit vielleicht gibt es die, die nicht verstehen. Will Kurdi? Kim Billior? Kim Billior? Okay, ja, Türkisch, du verstehst Türkisch. Französisch ist gut, j'attends la réponse. Ha? Kim Billior, ja, Kim Billior, man ja. Kim, ha? Kim, j'attends la réponse. J'attends la réponse. La réponse. Oui, oui, oui. J'attends la réponse. On est quand même le Wajiba. Nein, nein. Das zweite Hadith war nicht von Abu Huraira, dass man im stehenden Wasser kein Bad nehmen soll. Wir reden von den ersten Hadithen. Eins, zwei. Das erste war. Kleinen Moment. Nein. Das zweite Hadith will ich. Holak Allah hedi kinna mal amalu bin niyat. Ja, genau, von Abu Sa'id al-Khudri. Das zweite überhaupt. Hat mal ha? Genau, Abu Sa'id al-Khudri sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gefragt wurde: O Gesandter Allahs, dürfen wir von Buda'a, nicht Bida'a, Buda'a Brunnen, Wudu machen? Und in diesem Brunnen werden Reste von Menstruation, Hundefleisch und andere verfaulte Dinge geworfen. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Nichts macht das reine Wasser unrein. Es sei nur das. Richtig. Dieses Hadith ist bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Nasa'i. Das stimmt. Jetzt kommen wir zum dritten Hadith. Al-Hadith al-Thalith. Al-Hadith al-Thalith. Al-Ma'ar-Rafid. Hm? لا قلنا ضعيف الحديث أصلا. حل عن أبي أمامة الباهلي إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه طعمه لونه. والبيهقي الماء طهور لا ينجسه، الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. أوكي طيب. تستغطي فون أبي أمام الباهلي، فون أبي أمام الباهلي هو فير كيم كان أنثاغن من بالألماني Übrigens, ihr sollt aufpassen, ja, denn dieser Raum, wo für Kinder gemacht wird, ich denke, die sind die Ahbasha. Aufpassen. Dieser Islamunterricht für Kinder, die sind die Ahbasha, denke ich. Aufpassen, Barakallahu fikum. طيب, das dritte Hadith. Tfadal. Stimmt, von Abi Umam al-Bahli, Wasser kann durch nichts unrein gemacht werden, es sei denn, ja, es sei denn, durch etwas, das sein Geruch, Geschmack oder Farbe ändert. Stimmt. Aber diese Überlieferung ist, diese Überlieferung ist da'if, richtig. Und al-Bayhaqi sagte, das gleiche, aber trotz, dass diese Überlieferung da'if ist, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, es gibt Ijma' dafür, wenn etwas Unreines im Wasser getan wird und so weiter, das haben wir erklärt. Dann kommen wir zum vierten Hadith. Al-Hadith al-Rabi', Hadith al-Qullatayn. Abdullah bin Umar. لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة وصحيح صحيح الجامع. دفية حديث عبد الله بن عمر. Wer sagt uns das Hadith von Abdullah bin Umar, wenn das Wasser mehr als Qullatayn, ja richtig, ist, dann wird es niemals unrein. Das stimmt. Bei Al-Arba', richtig, Al-Arba'ah. Sahih. طيب, Al-Khamis, der fünfte Hadith, das fünfte Hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. خرجه مسلم والبخاري. ولا يبولن أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, ولمسلم منه ولأبي داود, ولا يغتسل فيه من الجنابة. gesagt uns das fünfte Hadith bezüglich jetzt stimmt was ihr gesagt habt am Anfang. Ja, bereitet euch vor, ja, ich mache für euch eine Prüfung, inshallah, bald. Und die Leute, die durchfallen, ich werde vielleicht, Allahu A'lam, einen neuen Programm installieren. Wir haben jetzt ein neues Programm, das ist schön. Wir haben ein neues Programm. Die Brüder haben mir gesagt, die werden mir jetzt das erklären. Vielleicht wechseln wir zu diesem Programm, machen wir nicht mehr im Paltok, sondern in diesem Programm. Und da könnte man sehen, was wir hier in der Moschee machen. Ich kann euch per PowerPoint sozusagen, ihr könnt alles sehen. Auch dabei. Das wird, ihr könnt sehen, was geschrieben wird, was gesagt wird und sowas, hören. Ja, und das ist besser. Aber erstmal Prüfung machen, und diejenigen, die nicht so ernsthaft sind, dann brauchen nicht mitzumachen. Eher die Leute, die wirklich lernen wollen. Abu Huraira berichtete, niemand von euch soll im stehenden Wasser ein Bad nehmen, wenn er die Janaba-Zustand hat. Das ist bei Muslim. Bei Al-Bukhari, ja, was sagt Al-Bukhari? Wallah, die haben mir gesagt, ich weiß nicht, wie das Programm heißt. Niemand von euch soll im stehenden Wasser, was nicht fließt, urinieren und dann ein Bad darin nehmen. Das stimmt. Und das ist auch bei Abu Dawud so. Okay, mashallah, ja. Ich meine, dann bin ich ein bisschen erleichtert. Hal al-Hadith alladhi ba'dahu. Allahumma barak heißt, möge Allah das segnen. Möge Allah das segnen. Und das ist die Sunna. Wenn dir etwas gefällt bei den anderen, dann sagst du, möge Allah für dich segnen. Oder möge Allah das für dich segnen. Und dann sagst du, mashallah. Mashallah, sagst du das für dich selber. Deswegen gehört das dir. Dann sagst du, mashallah. Ja? طيب الحديث السادس عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. يعني إذا في عندنا ماء قد اغتسلت، كان قبل يأخذ مخضب يغتسل فيه، فإذا كان هذا من الرجل فتأتي المرأة ما تستخدم الماء الذي اغتسل فيه الرجل، وكذلك بالنسبة لي المرأة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ولكن هذا الحديث عورض. Das Hadith, barakallahu fikum, ist ein Mann, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitete, sagte, er sallallahu alaihi wasallam untersagte es einer Frau, in dem Wasser zu baden, das von einem Mann übrig geblieben ist, und umgekehrt. Stattdessen sollen beide Schöpfkellen weise davon nehmen. Ja? Bei Abu Dawud und An-Nasa'i wurde das überliefert. Wa'an ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yagtasilu bi fadli maymuna, akhrajahu Muslim. Wa li ashabi sunan, yagtasala ba'du azwaji nabi fi jathna maghdab. Faja'a yagtasilu minha. Faqalat inni kuntu junuba. Qala inna al-ma'a la يجنب أو لا يجنب، يعني الماء ما له علاقة. فهذا عورض بهذا بالحديث الآخر الذي تكلمنا عليه. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل هذا الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. والحديث الآخر اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له ذلك قال إن الماء لا يجنب، يعني ما يجعل جنابة، أو الماء لا يجنب، يعني ما يصير في جناب الماء. طيب فماذا نفعل؟ نقول النهي للتنزيه، يعني للكراهة، يكره أنه يفعل ذلك. قال بعض العلماء لا، هذا نسخ هذا، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم. اسمع يا أخي، إذا في ماء كافي فاستخدم ماء لوحدك، ما في ماء كافي يجوز للرجل أن يأخذ بفضل ماء المرأة والمرأة بفضل الماء الذي اغتسل منه الرجل، ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وبعض أهل العلم قال هذا لكراهتي، والله تعالى أعلى وأعلم. بس هذا هو اللي اليوم بدنا ندرسه، حديثان. بارك الله فيكم. Das andere Hadith ist von Ibn Abbas رضوان الله عليه. Pass auf, der sechste Hadith. Ein Mann war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Und da sagte es, eine Frau in dem Wasser zu baden, das von einem Mann übrig geblieben ist und umgekehrt. Ja, das ist eine. Und dann, Ibn Abbas sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. von dem übrig gebliebenen Wasser von Maimuna, seine Frau, sich gewaschen hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sich gewaschen mit dem übrig gebliebenen Wasser von Maimuna. Und das ist bei Muslim. Und bei Ashab al-Sunan, das bedeutet al-Tirmidhi, al-Nasai, Abu Dawud und Ibn Majah, sie haben überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gekommen ist, nachdem jemand von seiner Frauen, eine von seiner, von seinen Frauen, salallahu alaihi wa sallam, in ein Schüssel sich gewaschen hat. Und der wollte dieses Wasser benutzen. Die Frau hat ihm gesagt, ja, ich hab in diesem Wasser mich gewaschen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass das Wasser nicht junub wird. Dass das Wasser nicht junub wird und nicht junub macht. Jetzt, wie können wir vereinbaren zwischen diesen beiden Überlieferungen? Einmal sagte der Prophet Muhammad s.a.w. macht das nicht. Und einmal hat der Prophet selber gemacht. Ah, die ersten Gelehrten haben gesagt, die Sache ist diese. Das heißt, wenn der Prophet sagt, mach das nicht, und er macht das selber, das heißt, das ist unbeliebt. Die Tat ist unbeliebt. Andere haben gesagt, das erste Hadith ist schwach und deshalb man darf mit der Frau baden und sowas, ist kein Problem. Sowieso darf man. Und drittens, die Sache ist so, manche Gelehrten haben gesagt, wenn man Wasser hat, wenn man Wasser hat und die Frau oder der Mann hat sich schon gewaschen, da braucht man nicht das übrig gebliebene Wasser zu benutzen. Aber wenn man nicht so viel Wasser hat, dann kann man auch das wieder benutzen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, die Sache ist, wie ich schon gesagt habe, das heißt, gibt es Wasser, kannst du dasselbe benutzen. Weil es eine Überlieferung gibt, barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit seiner Frau sich gewaschen hat, Maimuna radhiyallahu anha, und die hat gesagt, wir haben beide von dem gleichen Schüssel Wasser genommen. Und ich habe von ihm gesehen und er hat von mir gesehen. Und so hat er auch Aisha radhiyallahu anha erzählt. Deshalb, man kann das benutzen. Und diese Überlieferung, dass der Prophet gesagt hat, er untersagte einer Frau oder einem Mann, das übrig gebliebene Wasser von den anderen zu benutzen, das ist eine Untersagung, die nicht haram ist, sondern sozusagen die Karaha, Unbeliebtheit ist und nicht haram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das waren die Hadithe, die wir jetzt wiederholt haben. Das heißt, wir haben jetzt 7 Hadithe von Anfang wiederholt. Und wir haben heute, barakallahu fikum, 3 neue Hadithe durchgenommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Entkum asile, tfaddalu. Bin nisbati lil masagid, bin nisbati lil umur. Naam. والمتخذين عليها المساجد والسرج عفوا. نعم والسرج سرج يعني ضوء مو انه الشيخ مثل هذا المسجد مو انه قبل جواته بالحديقه اريد في قبر واحد صالح مثل عندنا بحلب سوريا. إذا ما كان في اتجاه القبلة أو كان خلف القبلة قال بعض العلم أنه لا بأس يصلى فيه، ولكن سدا للذريعة الأفضل، سدا للذريعة حتى مو اليوم يكون جنبه وهذا جنبه، كل واحد بده يعمل قبر بجانب قبر رجل صالح، ليش طيب عملوه بجانبه؟ ليش؟ لماذا؟ لا ما هو الهدف؟ لا هلا هلا يعني أنت بتقول على دول الناس كلهم العمامات كل واحد عمامة هيك قد مترين ما عنده علم. الله يهديك يا الله يهديك. واحد من الأغنياء في مدينة في مدن الشمالية عمل مسجد. أي. في هذا فترة توفى. نعم. فابنه جابوا هذا القبر أبوه خلوه المسجد. نعم. يعني مو هو يعني هذا يقول والله. شر الأبناء. شيخ مثل هذا المسجد هذا من هل يجوز صلاته؟ يجوز. إن لم يكن باتجاه القبلة مع الكراهة مع الكراهة وهناك بعض العلم قال لا يجوز أبدا. كان شي مساجد فيها قبور يعني المسجد في الوسط القبور وفي جهة القبلة كل شيء فيه الأصل هذا في خلاف بين أهل العلم في خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول نعم يجوز طالما أنه محاط المسجد يعني في حدود بينه وبين القبور. وهناك من يقول إذا كان بجهة القبلة فلا يجوز. أما إذا كان خلف الصلاة خلف المصلين فلا بأس. والصحيح أنه الإنسان أقل ما يقال في هذا تكره الصلاة فيه. يعني إذا صليت فيه الأجر أنقص. والله أعلم. بارك الله فيكم. غايف خاقنا مفيا. دس حديث مدم de Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verdammte die Frauen, die ständig regelmäßig die Gräber besuchen. Das heißt, eine Frau kann Grab besuchen, aber die darf das nicht regelmäßig und ständig machen. Was kommt danach? Das kommt, und die Leute, die auf den Gräbern Gebetsstätten verrichten, und was kommt dazu? Und Suruj, was bedeutet die Lichter? Kerzen und so, solche Sachen. Jetzt die andere Sache. Der sagt, was ist, wenn die Moschee, wenn wir eine Moschee haben und neben der Moschee ist ein Grab von einem guten Mann. Die Frage hier, warum haben die Leute das Grab oder die Moschee neben dem Grab von diesem guten Mann gemacht? Oder warum das Grab neben der Moschee? Warum? Er sagt, ja, weil er ein guter Mann ist. Ja, das ist der Sinn. Später werden die Leute um dieses Grab Tawaf machen. Deshalb, das ist umschritten. Pass auf, das ist umschritten. Wenn die Gräber in Richtung von Qibla sind, dann darf man nicht. Wenn sie aber hinten sind und bei der Seite sind, dann ist das umschritten zwischen den Gelehrten. Manche sagen, man darf, solange man sozusagen die Gewissheit hat, dass die Leute keinen Schirk begehen später. Das ist unter Bedingung. Andere sagen, das ist Haram auch. Andere Gelehrten sagen, das ist unbeliebt. Aber ich sage, Barakallahu fikum, ganz klar. Es ist mindestens ein Weg dazu, dass die Leute später vielleicht die Gräber anbeten. Deshalb sollte man ablassen davon. Der Bruder sagt, es gibt eine Moschee, und um die Moschee sind überall Gräber. Die Moschee wurde auf dem Friedhof gebaut. Darf man drin beten? Eigentlich, Barakallahu fikum, nicht. Wenn manche auch Gelehrten gesagt haben, wenn die Moschee eine, sozusagen ein Mauer, ein Zaun hat, und es wird von Gräbern sozusagen, aber wenn die Gräber, mindestens, sage ich, in diesem Zusammenhang, dass man weniger Lohn bekommt, wenn man dort betet. Weil man sollte immer diese Barakallahu fikum, das heißt Al-Dhari'a. Wisst ihr, was Al-Dhari'a ist? Al-Dhari'a Barakallahu fikum ist sozusagen ein Mittel zu etwas. Ein Mittel zu etwas. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran verboten, dass wir, oder hat uns befohlen, Entschuldigung, dass wir unsere Blicke senken. Warum sollen wir die Blicke senken? Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran befohlen, wenn es zu Freitagsgebet gerufen wird, dann dürfen wir nicht mehr kaufen und verkaufen, und wir müssen zum Gebet. Warum hat Allah gesagt, kauft nicht, macht keinen Handel? Warum? Bei dem ersten Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, hat uns gesagt, dass wir unsere Blicke senken müssen, damit das nicht zu spät zu etwas anderes führt. Weil heute du siehst, morgen kommt in deinem Herzen, die Frau vielleicht guckt dich an, dann zwinkerst du mit dem Auge, sie macht das auch das Gleiche, dann machen wir ein Rendezvous, dann machen wir ein Treffen und dann, wal'iyadu Allah, Allahu a'lam, was passiert später. Möge Allah uns bewahren. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns von Anfang an, der hat sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen, damit wir Staudamm haben, damit wir den Weg zum Schlechten blockieren. Und bei Freitag auch ist das Gleiche. Man kommt und sagt, ja, ich muss arbeiten, ich brauche Geld, ich muss handeln, weil wenn ich jetzt am Freitag zumache, dann werde ich verlieren und sowas. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Wege hier gesperrt, indem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, du darfst nicht während Freitag kaufen und verkaufen, du musst zum Freitag gehen. Und das ist das Gleiche auch, barakallahu fikum. Wenn man Gräber um die Moschee hat, nicht in Richtung von Qibla, auch hinten, bei der Seite, rechts, links, später könnte das heißen, dass die Leute um die Gräber Tawaf machen oder diese Gräber anbieten oder von den Gräbern verlangen. Oder dann siehst du bei den Gräbern Leute, die sitzen und die warten. Dann kommst du, gibst du ihnen 5 Euro und der macht für dich, der liest für dich Koran. Das wird die Tür oder das Tor zu Bid'a wird aufgemacht. Und deshalb sollte man davon ablassen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Indkun shaytani tfaddalu. Nur zum Thema. Das sind alle Fragen jetzt. Schaut mal, unsere Brüder in der Moschee, die sind so brav und gut und verständnisvoll. Die haben nur zum Thema gefragt. قصدك نادي قال لك اللي كان يروح للقبور لا من الله انا كنت اكره هاي الحمد لله والله طلعت عليك بس حتى ما كنت اصلي انت كنت تروح مع الام نبيونس كان بالموصل عندنا نبيونس الذي يتوب يتوب الله عليه ولكن يغير يعني شوف الذي مثلا كان يزني ثم يستغفر الله ويتوب عن الزنا فإن شاء الله يعمل بالحلال وكذا ويبتعد عن الزنا ويبتعد عن الأمور التي يتوب الله عليه من تاب تاب الله عليه بارك الله فيكم دي بغودة زاكت Was ist mit einem Mann, der früher zu Gräbern gegangen ist? Unser Bruder war ein großer Sufi, ja, wir kennen ihn. Was ist mit ihm? Ja, genau. Was ist mit ihm? Wenn er Reue zeigt, wird Allah von ihm annehmen? Ja, natürlich. Wenn er Reue zeigt und wenn er Allah um Verzeihung bittet und er macht das nicht mehr, was er früher gemacht hat, dann inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeihen. Wal barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, derjenige, der schlecht gemacht hat und dann hat es eingesehen und er hat Allah um Verzeihung gebeten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Für die Sünden, die wir gemacht haben und für die Fehler, die wir gemacht haben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Heute kann Abu Jamal den Unterricht nicht machen mit Al-Aqida Al-Tahawiyya. Deshalb barakallahu fikum werde ich Abu Jamal inshallah eventuell vertreten. Bi'idhni ta'ala. Den heutigen Dars, obwohl ich subhanallah heute so viel gemacht habe, aber trotzdem, dann treffen wir uns 21.30 Uhr. 21.30 Uhr, inshallah, zum Unterricht hier. Das wird nur, nur Deutsch. Nicht so viel Arabisch, sondern Deutsch. Und bis morgen. Morgen ist die Hausaufgabe, die Ayat von bis Ayat wie viel? Bis 11. Die Ayat von Surat An-Nahl bis 11. Richtig auswendig zu lernen. Und wir haben gesagt, die anderen 4 Ayat bis 15 vorbereiten. Lesen und so weiter. Barakallahu fikum. Gadan, la tansu al-Ayat l-11, yani min 1 l-11. وتحضروا الأربع آيات الثانية. اثنان لا يتعلمان. لا مو إنه تقوله بس الواحد لا يستحي إنه يقول والله لأنه أنا مو عارف مقعد في الدرس. اقعد إذا ما تعرف قل لي هكذا أعطيني إشارة أنا بكمل. يا ما تخاف. ماني بعبوع يا حبيبي ماني بعبوع. والله هذا ماني بعبوع. العلم مو بالزور بس والله أنا مستغرب. هي والله لابد والله الواحد بده بس يعلمه وما بده شاش تتعلم اللهم صل على محمد هذا كويس الجماعة لا لا نحن نحب هذه الأمور للأسف سوقنا الله يبارك تفضل أنا كفت لك من يوم مرة كفت لك السوق الكاسل ما يمشي